بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wie ihr schon gehört habt, werden wir insha'Allah Azza wa Jal kurz das Buch von Al-Usul Al-Thalatha besprechen. Al-Usul Al-Thalatha ist ein Muss bei jedem Muslim, der die Fundamenten von dieser Religion lernen möchte. Das ist ein sehr gutes Buch, in dem die Aqidah, die einfache Aqidah der Muslime zusammengefasst wird. Und in den islamischen Universitäten, die Al-Islam nach Al-Manhaj, nach dem Weg von unseren Vorfahren lehren wollen, in diesen Universitäten finden Sie, dass Sie mit diesem Buch anfangen, bevor Sie mit den anderen Büchern über Al-Aqidah anfangen, wie zum Beispiel Al-Wasitiyah oder Al-Tahawiyah. Die fangen mit diesem Buch, weil das Buch geeignet ist für die Muslime, die noch nicht sehr tief gegangen sind. Thalathat al-Usul, drei Fundamente. Thalatha, das heißt die Zahl drei. Und Usul ist Plural von Asl. Und das ist ein Fundament. Und Thalathat al-Usul, dies bedeutet, dass das Buch über drei Sachen reden wird. Das Buch wurde von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah geschrieben. Wir wissen, dass Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah war ein Sheikh, der sich auf Al-Aqidah konzentriert hat. Er war sehr stark in Al-Aqidah von unseren Vorfahren. Er hat versucht, die Bid'ah, die Erneuerungen von den Sekten und von den ihrer gegangenen und ihrer geleiteten Gruppen von Sufisten und von Schiiten zu bekämpfen. Und deshalb wird er zurzeit sehr bekämpft, weil diese Gruppen zurzeit viel Geld haben und Macht haben. Deshalb hören wir sehr oft schreckliche Sachen über Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, natürlich, weil die Medien in den Händen von seinen Gegnern stehen. Für dieses Buch habe ich mich entschieden, die Erklärung und Erläuterungen von Sheikh Al-Uthaymin zu nehmen. Das heißt, wir werden Tafsir oder Sharh Al-Usul Thalatha, das Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah gemacht hat. Ich werde zuerst das vorlesen, was im Original steht, was Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat. Das werde ich vorlesen. Und danach werde ich ungefähr kommentieren, was Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah als Erklärung für das Buch gesagt hat. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah hat so angefangen. Er hat angefangen mit Bismillah oder Bismillah. Er hat mit Al-Basmalah, wie ihr schon gerade gehört habt, Bismillah, das heißt Al-Basmalah, das heißt Bismillahirrahmanirrahim. Er, rahimahullah, hat mit Bismillahirrahmanirrahim auch angefangen. Warum? Zuerst, weil er ein Vorbild hat, und das ist Al-Quran al-Karim. Al-Quran al-Karim, wenn wir Al-Quran al-Karim aufmachen, finden wir, dass es mit Bismillahirrahmanirrahim anfängt. Und zwar am Anfang von Surat Al-Fatiha. Und wie ihr schon gehört habt, es gibt einen Meinungsunterschied zwischen den Gelehrten, ob Al-Basmalah eine Aya von jeder Surah ist, außer Surat At-Tawbah, und ob Al-Basmalah nur am Anfang geschrieben wurde von jeder Surah, außer Surat At-Tawbah, und ob Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, ein Teil von der ersten Aya von diesen Surah ist. Er hat damit angefangen, um Al-Quran al-Karim nachzumachen. Und dazu, er hat ein Hadith gefolgt. Und zwar, كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرْ. Jede Sache, die ein Wert hat und die nicht mit Bismillah angefangen wird, ist Abzar. Das heißt, es gibt keine Früchte oder geht nicht zu Ende. Natürlich bei diesem Hadith, die Gelehrten haben sich nicht geeinigt. Manche haben gesagt, die Hadith, die über Basmala reden, sind alle schwach. Und andere haben gesagt, nein, es gibt manche, die stark sind. Von den Gelehrten, die gesagt haben, das ist stark, diese Hadith finden wir An-Nawawi, rahimahu Allah. Und andere haben gesagt, das ist daif. Aber wie gesagt, wir finden das sehr oft in den Büchern der früheren Gelehrten, dass die mit Al-Basmala angefangen haben. Bismi, das heißt im Namen von Allah. Allah ist der Name von unserem Schöpfer. Und das ist ein Name, das wir nur bei unserem Schöpfer finden können. Es gibt nichts und niemanden, der sich Allah nennt. Nur unser Schöpfer. Und die Gelehrten haben sich auch gestritten. Ist Allah ein einfacher, so normaler Name, ein Eigenname? Oder ist das ein Name, das von etwas abgeleitet wurde? Wie zum Beispiel von Al-Ilah, das, was angebetet wird. Manche Gelehrten haben gesagt, Allah wird von Al-Ilah abgeleitet. Al-Ilah mit diesem Alif am Anfang, die haben gesagt, diese Alif ist ausgefallen, damit es schneller zum Sprechen kommt. Das heißt, wenn man Al-Ilah sagt, musst du eine Buchstabe dazu sprechen, dann haben sie Al-Hamza weggemacht, damit es leichter für die Zunge wird. Und so ist es Allah geworden. Andere haben gesagt, Allah ist Singular von Allah. Aber die stärkste Meinung ist, dass Allah der Name und der Eigenname von unserem Schöpfer subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist der Name, der von allen anderen Namen gefolgt wird. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Ar-Rahman ist ein Wort, das von Ar-Rahma abgeleitet wird. Ein Übertreibungsform von Ar-Rahma. Ar-Rahma ist Barmherzigkeit. Ar-Rahman ist auch ein Name, das speziell für Allah Azza wa Jal gibt. Und niemand wird Ar-Rahman genannt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Bedeutung von Ar-Rahman, das heißt derjenige, der sehr viel Barmherzigkeit hat. Seine Barmherzigkeit ist unbegrenzbar. Und dann Ar-Rahim. Ar-Rahim ist auch ein Wort, das von Ar-Rahman oder von Ar-Rahma abgeleitet wird. Und das bedeutet auch viel Barmherzigkeit. Eine Übertreibungsform von Barmherzigkeit. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim? Die Gelehrten haben gesagt, Ar-Rahim, das heißt derjenige, der die Barmherzigkeit hat, die auf die anderen zutrifft. Und deshalb, andere haben gesagt, deshalb Ar-Rahma, Rahman, das ist für alle. Weil das ist die Barmherzigkeit, die sehr breit ist. Das ist die Barmherzigkeit zu allen Geschöpfen. Wenn wir im Koran suchen, dann finden wir, dass Allah Azza wa Jal Ar-Rahman nennt, wenn er alle Geschöpfe anspricht. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Aber Ar-Rahim kommt nur, wenn Allah Azza wa Jal über die Mu'minin, die Gläubigen, spricht. Weil dieser Rahim hat die andere Bedeutung, das heißt die Barmherzigkeit, die von jemandem kommt und zu jemanden, auf jemanden eingesetzt wird. Danach sagt Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, i'lam, rahimakallahu, annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. I'lam. Das heißt, wisse. I'lam von Al-Ilm, von Wissen. Hier ist ein Befehl oder eine Bitte von den Gelehrten, rahimahullah, zu uns, die das Buch lesen, und zu den Schülern, die bei ihm waren. I'lam, ein Befehl oder eine Bitte. Wisse. Das heißt, dass du Al-Ilm bekommst oder dass du nach Al-Ilm strebst. I'lam, rahimakallah. Zuerst Al-Ilm. Was ist Al-Ilm? Al-Ilm wird immer mit Wissen übersetzt. Aber was ist Wissen in unserer Religion? Was ist Al-Ilm? Ist Informationen zu sammeln? Nein. Al-Ilm ist Idrak von etwas. Und Al-Idrak, wir sagen Adraga Shay'a. Das heißt, er hat die Sache begriffen. Begreifen oder erreichen. Das heißt, begreifen und erreichen von etwas, so wie es in der Wahrheit ist. Auf einer Weise, die keine Zweifel akzeptiert. Eine Weise von Gewissheit. Das heißt, Al-Ilm, du begreifst, du verstehst eine Sache, so wie sie in der Wahrheit ist. Und zwar auf eine Weise, in der keine Zweifel gibt. Und du weißt, du hast das begriffen und du hast keine Zweifel daran. Und das, was du begriffen hast und verstanden hast, ist entsprechend der Wahrheit. Es stimmt, was du verstanden hast. Das ist Al-Ilm. Und wir haben gesagt, Al-Idrak. das Begreifen oder Erreichen oder Erlangen. Und Idrak, da gibt es 6 Stufen von Al-Idrak. Die höchste Stufe von Begreifen und Erlangen von etwas oder Verstehen von etwas ist Al-Ilm. Das heißt, dass das, was du begriffen hast, entspricht die Wahrheit. Es stimmt, was du verstanden hast. Das, was du verstanden hast, ist korrekt. Das ist Al-Ilm, Wissen. Dann gibt es Al-Jahlu Al-Basit. Al-Jahlu Al-Basit ist Unwissenheit oder einfache Unwissenheit. Und das ist, wenn du überhaupt nichts begreifst. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Das ist einfaches Unwissen. Manche würden sagen, der hat keine Ahnung und wie er Sachen, dieses Unwissen ist ein einfaches Unwissen. Es gibt ein Unwissen, der viel schlimmer ist, als überhaupt nichts zu wissen. Und zwar, das ist Al-Jahl al-Murakkab, komplexe Unwissenheit. Die komplexe Unwissenheit ist, wenn du etwas so verstehst, auf einer Weise, die die Wahrheit nicht entspricht. Das heißt, du hast die Sache falsch begriffen. Wir sagen dir, zum Beispiel, Wein ist haram. Aber du weißt, du hast die Sache so begriffen, dass du Alkohol trinken darfst. Wir sagen dir, Azina ist haram. Darfst du nicht machen. Aber kommt einer und sagt, nein, ich weiß, dass Azina erlaubt ist. Das ist Al-Jahlu Al-Murakkab. Das ist komplexe Unwissenheit. Sie ist komplex. Der hat die Sache so begriffen, auf einer Weise, die die Wahrheit überhaupt nicht entspricht. Sie ist falsch. Und am schlimmsten finden wir das bei denjenigen, die zum Beispiel etwas außer Allah Azza wa Jal als Götter verstehen. Das ist Jahlul Murakkab. Sie glauben, dass Götzen Götter sind. Wenn sie überhaupt nicht wissen würden, wäre der Schaden weniger, als wenn sie sogar behaupten, dass etwas, was erschaffen wurde, ein Schöpfer ist. Die vierte Stufe ist Al-Wahm. Al-Wahm ist, wenn du etwas auf einer Weise begreifst, indem es eine andere Möglichkeit gibt, die wahrscheinlicher ist. Das ist Al-Wahm. Du hast die Sache so begriffen, so, du hast so die Sache verstanden, aber es gibt die Möglichkeit, dass es eine andere Sache gibt, Gegenteil, und diese Möglichkeit ist wahrscheinlicher als das, was du glaubst. Das ist wie eine unwahrscheinliche Vermutung. Nehmen wir an, du kommst von zu Hause raus und dein Bruder hast du zu Hause gelassen. Und ich frage dich, wo ist dein Bruder? Du sagst, mein Bruder ist zu Hause. Aber die Möglichkeit, dass dein Bruder nicht zu Hause ist, ist 90%, dass er schon rausgegangen ist. Das ist ein Wahm. Dann gibt es ein Schek. Schek ist Zweifel. Und Zweifel ist, wenn du die Sache auf einer Weise begreifst, indem es eine Möglichkeit gibt, dass das Gegenteil auch so gleich möglich ist. Warum? Das ist ein Schek, Zweifel. 50% so und 50% so. Das, was du verstanden hast, kann stimmen. Und Gegenteil kann auch stimmen, zu 50%. Und dann gibt es Ad-Dhann, höchst wahrscheinliche Vermutung. Das heißt, du hast die Sache auf eine Weise begriffen und verstanden, die auch ein Gegenteil hat. Und dieses Gegenteil ist möglich, aber nicht so wahrscheinlich wie das, was du glaubst. Das heißt, Al-Wahm und Ad-Dhann sind Gegenteil voneinander. Wenn du glaubst, dass etwas so ist und das Gegenteil ist wahrscheinlicher als was du glaubst, das ist Al-Wahm. Aber wenn du das, was du glaubst, ein Gegenteil akzeptiert, das nicht so wahrscheinlich ist, wie das, was du gerade denkst und für richtig hältst, das ist dann Ad-Dhann. Und hier, was hat er gesagt? Er hat gesagt, I'lam. Das heißt, diese Sachen, die jetzt kommen, der Gelehrte erwartet von uns, dass wir es wissen. Warum? Weil das, was er sagen wird, entspricht die Wahrheit. Es ist nicht falsch. Akzeptiert kein Gegenteil, der wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher oder gleich ist. Ist nicht im Gegenteil von der Wahrheit. Das, was jetzt kommt, entspricht die Wahrheit. Und wir haben gesagt, Al-Ilm ist, dass du die Sache so begreifst, wie sie ist. Das heißt, diese Sache entspricht die Wahrheit, auf einer Weise, die die Gewissheit beinhaltet. Das heißt, auf einer Weise, bei der kein Zweifel gibt. So musst du diese Sachen wissen. I'lam, rahimakallah. Dann sagt er, rahimakallah. Rahimakallah. Ar-Rahma haben wir schon gesagt. Das ist Barmherzigkeit. Rahimakallah, das heißt, möge Allah Azza wa Jal dir deine Sünden, die du schon vorher gemacht hast, verzeihen und vergeben. Und möge Allah Azza wa Jal dich bewahren, in Zukunft Sünden zu machen. Das bedeutet Rahimakallah. Das heißt, möge Allah Azza wa Jal dir deine Sünden und Fehler, die du schon vorher gemacht hast, verzeihen und vergeben. Und möge Allah Azza wa Jal dich davor bewahren, in der Zukunft Fehler und Sünden zu machen. Das ist, wenn man Rahimakallahu allein spricht. Nur mit Rahimaka Allahu. Wenn diese Rahma mit Al-Maghfira besprochen wird, Rahimakallahu wa ghafara lak, dann Ar-Rahma ist für die Sachen, die in der Zukunft noch nicht geschehen sind. Dass Allah Azza wa Jal dich bewahrt, davor etwas Schlechtes zu tun. Oder dass dich etwas Schlechtes zutrifft. Und Al-Maghfira ist Vergebung für die Vergangenheit. Und dieser Satz zeigt, wie barmherzig dieser Gelehrte zu seinen Schülern war. Und zu denjenigen, für die er seine Bücher geschrieben hat. Rahimakallah. Das ist auch ein Satz, der die Zuhörer ein bisschen weicher macht, damit sie zuhören. Und die merken, dass dieser Mann ihnen was Gutes will. Er will, dass sie die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal bekommen. I'lam, rahimakallah. Annahu yajibu. Yajibu, das heißt, es ist Pflicht für uns, dass wir vier Sachen lernen. So sagt er. Dass wir vier Dinge lernen müssen. Es gibt ein Wajib, das ist Pflicht Scha'an. Das sind die Sachen, für die man belohnt wird, wenn man sie erfüllt. Und wegen die man bestraft wird, wenn man sie nicht erfüllt. Das ist Al-Wajib. Yajibu alay. Das heißt, hier musst du vier Sachen wissen. Es gibt Sachen, muss jeder Mensch wissen, wie dass Allah Gott ist. Wie dass man nur Allah anbeten darf. Es gibt Sachen, die jeder Muslim wissen muss, wie das Gebet verrichtet wird, die Voraussetzungen des Gebetes, die Sachen, die das Gebet ungültig sind, das, was Allah Azza wa Jal für ihn als Pflicht geschrieben hat, das muss jeder Muslim wissen. Und es gibt andere Sachen, muss nicht jeder Muslim wissen, sondern muss jede Gemeinde der Muslime wissen und machen. Das sind Furud al-Kifaya. Wie zum Beispiel nach dem Wissen zu streben. Muss nicht jeder Muslim ein Gelehrter sein. Warum? Oder Arzt zu sein. Nicht jeder Muslim muss Arzt sein. Aber die Gemeinde ist verpflichtet, genug Ärzte zu haben, damit die Muslime genug medizinische Behandlung haben, wenn sie krank werden. I'lam rahimakallah, dass du jetzt, es ist Pflicht für dich, vier Sachen zu wissen. Was sind diese vier Sachen? Erstens, Al-Ilm. Nummer 1, Al-Ilm. Und wir haben schon Al-Ilm erklärt. Aber was ist Al-Ilm? Was meint er hier mit Al-Ilm, mit Wissen? Er sagt, Ma'rifatullah. Das heißt, dass du das Wissen, und zwar ist damit die Erkenntnis von Allah gemeint. Ma'rifatullah, dass du Allah kennst. Wa ma'rifatu Nabihi, Erkenntnis von seinem Propheten. Wa ma'rifatu Din al-Islam, Erkenntnis von der Religion des Islams. Bil Adilla, mit Beweis. Das heißt, die erste Sache, die man wissen muss, ist Al-Ilm. Und was ist Al-Ilm? Was ist dieses Wissen? Das, was wir so begreifen müssen, genauso wie es in der Wahrheit ist, ohne daran zu zweifeln. Das, was jetzt kommt, stimmt. Das heißt, wenn wir die Sachen so begreifen, wie sie jetzt erzählt werden, ohne daran zu zweifeln, dann haben wir diesen Ilm erreicht, dieses Wissen erreicht. Und die haben wir dieses Wissen bekommen. Ma'rifatullah, das Erkenntnis von Allah. Wir haben gesagt, Allah ist unser Schöpfer. Allah ist unser Versorger. Allah ist Gott. Der Einzige, den man anbeten darf und der Einzige, der es verdient, angebetet zu werden. Wie kann man Allah Azza wa Jal erkennen? Mit seinem Herzen zuerst. Und zwar auf einer Weise, die uns dazu bringt, dass wir seine Gebote akzeptieren und seine Verbote akzeptieren, seine Scharia akzeptieren. Und auf eine Weise, die uns dazu bringt, dass wir uns seiner Religion unterwerfen und dass wir das, was die Religion bedeutet, folgen. Und dass wir seine Scharia als Recht nehmen, dass wir nach seiner Scharia richten und nicht nach den Meinungen von manchen Sterblichen richten. Und zwar die Scharia, die uns seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. In Al-Quran al-Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist das Erkenntnis von Allah azza wa jal, das man braucht. Nicht nur zu erkennen, dass Allah unser Schöpfer und Versorger ist. Nein, das reicht nicht. Du musst das erkennen, akzeptieren. Und du musst akzeptieren, das, was Allah azza wa jal als Religion erklärt hat. Du musst dich unterwerfen zu dieser Religion, zu den Geboten von Allah Azza wa Jal und Verbote. Und dazu musst du akzeptieren, das, was Allah Azza wa Jal für Gesetze geschrieben hat und dich daran halten. Das ist, wenn wir sagen, erkennst du mit deinem Herzen Allah Azza wa Jal. Dein Herz muss diese Sachen akzeptieren, muss sie erkennen. Dazu kann man auch Allah Azza wa Jal theoretisch mit der Theorie erkennen. Wie macht man das? Mit Ayat, mit Zeichen. Und zwar mit religiösen Zeichen und mit natürlichen Zeichen. Indem man diese Zeichen, diese Ayat betrachtet. Die religiösen Zeichen, wie in Al-Quran al-Karim. Die Ayat, die im Quran al-Karim über Allah reden. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In den natürlichen Zeichen, indem man die Geschöpfe betrachtet. Die Berge, die Sonne, Sterne, die Menschen, sogar dich selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah azza wa jalla sagt, und auf Erden existieren Zeichen für jene, die fest im Glauben sind, al-muqinin. Auf Erde finden wir Zeichen. وَفِي أَنفُسِكُمْ, brauchst du nicht jetzt die ganze Erde zu betrachten, dich selbst. وَفِي أَنفُسِكُمْ, und in euch selber, أَفَلَا تُبْصِرُونَ, wollt ihr es denn nicht sehen? Schau dir selbst, wie dein Körper erschaffen wurde. Das sind Zeichen für die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Sache, die man wissen muss. Allah azza wa jal. Müssen wir Allah erkennen. Und wir müssen seinen Propheten erkennen. Und zwar, wie soll dieses Erkenntnis sein? Nur, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet war? Ich sage, ich erkenne das? Nein. Ein Erkenntnis, der uns dazu bringt, zu akzeptieren, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit sich gebracht hat. Indem wir das glauben, was er gesagt hat. Und indem wir seine Befehle, seine Gebote und Verbote folgen, dass wir uns daran halten. Und indem wir uns von das, was er verboten hat, fernhalten, indem wir seine Gesetze als Scharia, als Recht nehmen und folgen. Und indem wir auch ganz zufrieden mit seinem Hukm sind. Das ist Akzeptieren und Erkenntnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nicht nur, wenn einer sagt, ja, Muhammad subhanallah sallallahu alaihi wasallam, der beste Geschöpfe. Aber du sagst ihm, der Prophet hat dir befohlen, so zu tun. Er sagt, ja, subhanallah, irgendwann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Er sagt dir, das war damals. Heute geht es nicht. Nein, du musst dich unterwerfen und folgen, was er sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Sonst hast du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht richtig erkannt. Beweise, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Allah azza wa jalla sagt, Muhammadun Rasulullah. Es gibt Beweise vom Koran. Zuerst. Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ. Und Muhammad ist nur ein Rasul, ein Gesandter. Schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Das sind Ayat, in denen Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Rasul bezeichnet wird. Jetzt beweise, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen muss und dass das, was er gesagt hat, Gesetz für uns ist. Bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Doch nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher Gläubige, la yu'minun, Allah hat al-Iman verneint, bis sie dich zum Richter über alles machen, was zwischen ihnen strittig ist. Reicht das? Nein. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ. Und dann in ihren Herzen keine Bedenken gegen deine Entscheidung finden. Reicht diese zweite Sache? Auch nicht. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Und sich voller Ergebung fügen. Erst dann bist du Mu'min. Sonst hat Allah Azza wa Jal Al-Iman verneint. Wir wollen nicht in den Details reinkommen, vollständiges Iman oder die Gültigkeit von Al-Iman. Allah hat Al-Iman verneint. Es sollte reichen als Warnung und als Bedrohung, ohne mehr in den Details zu gehen. Denn wenn man zu tief geht, verlernt man alles. Wenn man nur tief geht, am Ende vergisst man, was die Religion im Allgemeinen ist. Und man fängt an, nur über einen Punkt zu reden. Allah hat Al-Iman verneint. Sollte reichen, um sich zurückzuhalten und um diese Ayah zu folgen. Allah Azza wa Jalla sagt auch, إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Doch die Rede der Mu'minin, der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richten möge, wenn man die Mu'minin dazu ruft und sagt, wir haben einen Streit, komm, lassen wir das Allah und seinen Gesandten entscheiden, wer von uns Recht hat. Lasst uns das Al-Quran al-Karim und die Sunna des Propheten die Entscheidung trifft, wer von uns in Recht und wer von uns in Unrecht ist. Al-Mu'minun innama kana qawlu al-Mu'minin. Was sagen die Gläubigen? An yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Was sagen die Mu'minun? Die sagen nur eine Sache. Ist nichts anderes als wir hören und wir gehorchen und sie sind es, die Erfolg haben werden. Das sind Al-Mu'minun. Dazu sagt Allah Azza wa Jal in einer anderen Surah, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Und wenn ihr über etwas streitet, etwas, irgendetwas, wertvoll oder wertlos, wenn ihr über etwas streitet, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. So bringt es vor Allah und den Gesandten. In kuntum, das ist eine Voraussetzung. Das heißt Schart. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr an Allah glaubt und an den Yawm al-Akhir, am letzten Tag glaubt. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Das ist das Beste, das ist besser und nimmt am ehesten einen guten Ausgang. Wenn ihr an Allah und am letzten Tag glaubt, dann sobald ihr über etwas streitet, dann kehrt zu dem Gesandten, kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit die darüber richten. Und wenn einer das nicht macht und nicht folgt, was sagt Allah Azza wa Jal? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ. Hier ist eine Bedrohung. So mögen sich die, die sich seinen Befehl widersetzen, davor hüten, dass sie nicht Drangsal befahle oder eine schmerzliche Strafe treffe. Eine Warnung von Allah Azza wa Jal. Die ersten Ayat waren dafür, um zu sagen, Muhammad ist der Rasul, sallallahu alaihi wasallam, von Koran. Und die letzten waren, um zu zeigen, wie verpflichtet wir sind, den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in seinen Urteil zu folgen. Und dass sobald wir über etwas streiten, dass die Entscheidung, die trifft Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten. Die Lösungen für unsere Probleme suchen wir, also die Lösung für unsere Probleme suchen wir in Al-Quran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist nicht ein Soll, es ist ein Muss. Es ist nicht nur besser, es ist besser und das ist das Einzige, was wir dürfen. Die Lösung in Al-Kitab und Sunna, die Lösung bei Allah und seinen Gesandten. Dann sagt er, معرفة دين الإسلام. Erkenntnis von der Religion des Islams. الإسلام. الإسلام hat zwei Bedeutungen. Eine Bedeutung, die zurzeit sehr gern von vielen Muslimen benutzt wird. Frieden, Ergebung, Zusammenleben. Ich bin Gottes ergeben. Wir sind ganz nette Leute. Das ist eine Bedeutung. Es gibt eine allgemeine Bedeutung von Islam und es gibt eine spezielle Bedeutung von Al-Islam. Die allgemeine Bedeutung ist, dass man Allah Azza wa Jal anbetet, dass man sich Allah Azza wa Jal unterwirft mit dem, was Allah Azza wa Jal für Religion erklärt hat. Seitdem Allah die Gesandten entsandt hat. Bis Yawm al-Qiyamah kommt. Bis der letzte Tag kommt. Es gibt viele Ayat, die zeigen, dass die früheren Religionen ein Islam waren. Die waren auch Islam. Mit seinem, mit der allgemeinen Bedeutung von Islam. Dazu finden wir ein Bittgebet, ein Dua, das im Koran steht: Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana, ein Bittgebet. O unser Herr, mach uns dir ergeben, Muslimaini. Und aus unserer Nachkommen eine Gemeinde, die dir ergeben ist, die Muslime lak. Warum? Das heißt, die Religionen vorher waren Al-Islam. Was heißt das? Das heißt, dass Banu Israel in der Zeit von Musa a.s., sie waren Muslime. Die Christen in der Zeit von Isa a.s., sie waren Muslime. Warum? Damals. Die Leute, die mit Ibrahim a.s. waren, waren auch Muslime. Die Leute, die Nuh a.s. gefolgt haben, waren auch Muslime. Adam a.s. war auch Muslim. Aber mit der allgemeinen Bedeutung von Islam. Unterwerfung zu Allah azza wa jal, mit dem, was Allah azza wa jal für Religion erklärt hat. Es gibt aber eine spezielle Bedeutung von Islam. Und das ist das, was zur Zeit gesagt werden muss. Und das ist, dass nach der Entsendung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam derjenige, der ihm gefolgt hat, ist Muslim geworden. Und diejenigen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht folgten, sind keine Muslime mehr. Das heißt, die Juden waren in der Zeit nicht die Juden. Die Kinder von Israel alaihi salam waren in der Zeit von Musa alaihi salam Muslime. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, manche haben ihm gefolgt, sie sind Muslime geblieben und andere haben sich geweigert, ihm zu folgen. Dann sind sie Kuffar geworden. Es gab Christen in der Zeit von Isa alaihi salam. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, diejenigen, die ihm gefolgt waren, sind dann Muslime geblieben. Diejenigen, die sich geweigert haben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen, sind Kuffar geworden. Das ist ein Islam, das zur Zeit die heutige Definition von Al-Islam. Und wenn man über Islam redet, muss man aufpassen, in welchem Zusammenhang man über den Islam spricht. Und diese letzte Bedeutung von Al-Islam ist die einzige Bedeutung, die noch von Allah akzeptiert wird. Allah Azza wa Jal sagt: Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist Al-Islam. Al-Islam, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. ومن يبتغي غير الإسلام دينا und wer eine andere Religion als den Islam begehrt und sucht, فلن يقبل منه. Das, was er, diese Religion, die er gesucht hat, was ist damit? Nie mehr soll sie von ihm angenommen werden. وهو في الآخرة من الخاسرين. Und im Al-Akhira, im Jenseits, wird er unter den Verlierern sein. Und Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Ma'idah: Al-Yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommen und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zum Glauben erwählt. Und wir wissen, vor dieser Aya war die Religion noch nicht zu Ende. Erst nachdem diese Eier offenbart wurde, wussten die Sahaba, dass jetzt der Islam zu Ende ist. Vollständig. Die Religion wurde vollständig und der Islam war vollständig. Dann sagt er, bil Adilla, mit Beweis. Ad-Dalil ist das, was dir den Weg zeigt zu dem Ziel, wohin du hin willst. Und es gibt einen Unterschied zwischen Ad-Dalil und Al-Burhan. Immer wird Ad-Dalil mit Beweis übersetzt. Ad-Dalil ist kein Beweis. Beweis ist Al-Burhan. Auf Arabisch. Ad-Dalil hat diese Bedeutung. Das sind die Sachen, die dir den Weg zu deinem Ziel zeigen. Deshalb, der Touristenführer, sagt man auf Deutsch, wenn die Touristen kommen, Reiseführer. Wisst ihr, wie Reiseführer auf Arabisch heißt? Dalil. Warum? Weil er ihnen den Weg zeigt, die Stadt zeigt. Hier haben wir eine Moschee, wurde vor 1000 Jahren gebaut. Und hier haben wir eine andere Universität, wurde vor 500 Jahren gebaut. Er ist Dalil. Er zeigt ihnen den Weg. Und das ist Ad-Dalil. Das heißt, diese Sachen, die jetzt genannt wurden, die wir wissen müssen, und zwar das heißt, dass wir sie so begreifen müssen, auf einer Weise, die kein Zweifel akzeptiert, und dass sie die Wahrheit entsprechen, und das ist Al-Ilm, das ist die erste Sache, Al-Ilm, dass du Allah Azza wa Jal erkennst, dass du seinen Propheten erkennst und seine Religion, die Religion von Islam erkennst, dass du diese Sachen gut verstehst, brauchst du mit Dalil, mit Sachen, die dich dazu bringen, diese drei Sachen zu verstehen und zu erkennen. Und diese Adilla gibt es zwei Sorten. Sam'iyya, die du hörst, und mit Verstand, Aqliyya. Das heißt, wenn du Allah Azza wa Jal erkennen wirst, zwei Methoden. Zuerst durch Al-Quran und As-Sunnah, von Quran, Ayat von Quran und von As-Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ahadith, und durch dein Verstand. Warum? Aber natürlich, das erste ist Al-Quran und As-Sunnah. Und dann kommt das Betrachten der Geschöpfe, das Betrachten von Al-Quran selbst. Und jede von diesen Sachen erlangt man und begreift man durch diese Adilla. Sam' und An-Nadari, Sam'i und Aqli. Und die zweite Sache werden wir insha'Allah Azza wa Jal morgen machen. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.